Hi and good morning. Hallo und guten Morgen. So, are you infused with strength today? Bist du heute von Kraft durchdrungen? Did you wake up with a Holy Spirit power infusion? Bist du mit einer Kraftinfusion durch den Heiligen Geist aufgewacht? And I hope you're encouraged too. Und ich hoffe, du bist auch ermutigt. Look what he says then. Schau, was er dann sagt. The second part of verse 7. Im zweiten Teil von Vers 7. For you are established in the faith. Denn ihr seid gegründet in dem Glauben. Wow. Wow. You're not established in your works. Du bist nicht in deinen Werken gegründet. You're not established in how much other people like you. Du bist nicht darin gegründet, wie sehr andere dich mögen. You're not established in your revelation of the new covenant. Du bist nicht gegründet in deiner Erkenntnis des neuen Bundes. You're not established in how much you have achieved. Du bist nicht darin gegründet, wie viel du erreicht hast. You're not established in how many Bible verses memory competitions you won. Du bist nicht darin gegründet, wie viele Wettbewerbe im Bibelverse auswendig lernen du gewonnen hast. You know, when I was a kid, als ich Kind war, we had to go to these kids meetings every week, which my dad did on Saturday. Mussten wir immer zu diesen Kindertreffen gehen, die mein Vater samstags hielt. And we had always had several competitions. Und da gab es immer verschiedene Wettbewerbe. One of them was to memorize Bible verses. Einer davon war, Bibelverse auswendig zu lernen. And as a kid, I always wanted to win this competition, and I won most of them. Als Kind wollte ich sie immer gewinnen und gewann auch die meisten. But we had a second competition. Aber es gab einen weiteren Wettbewerb. My dad would just quote a random Bible verse. Mein Vater nannte wahllos eine Bibelstelle. Hosea 3, verse 2. Zum Beispiel Hosea 3, Vers 2. And whoever found it first in the Bible had to jump up and stand up and read it out loud. Und wer sie zuerst in der Bibel aufgeschlagen hatte, musste aufstehen und sie laut vorlesen. And you would get points. Dafür bekam man Punkte. And you were not allowed to look in the index where Hosea was. Und man durfte nicht im Inhaltsverzeichnis nachschauen, wo Hosea war. So I also won most of these. Ich gewann auch da die meisten. But look at this. Schau. As a child, I was so proud on how many of those Christian competitions I won. Als Kind war ich so stolz, wie viele dieser christlichen Wettbewerbe ich gewann. And I was established firmly in that. Und ich war fest darin gegründet. Until I realized. Bis ich feststellte. That's how many adults live the Christian life too. Dass auch viele Erwachsene ihr Christenleben so leben. They were established in how many things they've memorized, learned and achieved in the Christian walk. Sie sind darin gegründet, was sie alles in ihrem Christenleben gelernt und erreicht haben. But look, aber schau, you're established in your faith. Du bist gegründet in deinem Glauben. In your faith in Jesus Christ, not in what you've achieved. In deinem Glauben an Jesus Christus, nicht in was du erreicht hast. You're established in the faith you have absorbed and enriched by your devotion to him. Ihr seid gegründet in eurem Glauben, den ihr durch eure Hingabe an ihn in euch aufgesaugt und angereichert habt. See that? Siehst du? You can't get away from him. Du kannst ihm nicht entkommen. He's everywhere. Er ist überall. So our faith establishes us. Unser Glaube festigt uns also. But the whole thing has to do with completely being devoted to him and being enriched by him. Aber alles hängt damit zusammen, ihm völlig hingegeben und von ihm bereichert zu sein. So the more I live in this intimacy with him, the more my faith will be established. Je mehr ich also in Intimität mit ihm lebe, desto mehr wird mein Glaube gefestigt. And now here comes the warning. Und dann kommt eine Warnung. In verse 8. In Vers 8. Beware. Hütet euch. So be careful, guys. Also seid vorsichtig, Leute. Come on, Paul. We are in Christ. We are rooted. You're proud of us. You just told us that. Komm schon, Paulus, wir sind in Christus, wir sind gewurzelt, du bist stolz auf uns, hast du uns gerade gesagt. Keep talking the way you talk. Rede so weiter wie bisher. You love to see a perfect order. Dir gefällt unsere perfekte Ordnung. That's what you said. Das hast du gesagt. Why are you now, Paul, saying, hey, be careful? Paulus, warum sagst du jetzt, wir sollen vorsichtig sein? Beware that no one distracts you or intimidates you in their attempt to lead you away from Christ's fullness. Hütet euch davor, dass niemand euch beirrt oder einschüchtert in ihrem Versuch, euch von der Fülle Christi wegzuführen. By pretending to be full of wisdom. Indem sie vorgeben, voller Weisheit zu sein. When they're filled with endless arguments of human logic. Während sie mit endlosen Argumenten menschlicher Logik gefüllt sind. You know, you can read through Corinthians, you can read through Romans, you can read through Ephesians, Galatians, Colossians. Du kannst Römer, Korinther, Epheser, Galater, Kolosser lesen. Go and read through all of the epistles of Paul. Lies all die Briefe von Paulus. And you will find that over and over and over and over again he had this kind of concern. Und du wirst sehen, dass er immer und immer und immer wieder dieses Bedenken hatte. That people would be led away from the simple truth of the new covenant that Jesus is everything. Dass die Menschen von der einfachen Wahrheit des neuen Bundes abgebracht werden würden, dass Jesus alles he ist. He always brings it out in all of the letters. Er schreibt das in allen Briefen. Because this not only was a great danger a couple of thousand years ago, it's a huge danger today. Denn das war nicht nur damals eine große Gefahr, sondern ist es heute noch genauso. I've seen so many people that are led away by clever sermons. Ich kenne so viele Leute, die durch kluge Predigten abgebracht wurden. I've heard sermons that were so clever and masterfully put together. Ich hörte Predigten, die so schlau und meisterhaft zusammengestellt wurden. People who knew every little symbol in every parable and had 20 other Bible verses to prove it. Leute, die jedes Symbol in jedem Gleichnis kannten und es mit Bibelstellen belegen konnten. And people went, wow, that's deep. Und die Leute sagten, wow, das ist so tief. Listen, the deepest thing that exists is the depth of the simplicity of Jesus Christ. Hör zu, das Tiefste, was es gibt, ist die Tiefe der Einfachheit Jesu Christi. That's the deepest depth you will ever need. You don't need to go deeper than that. Das ist die tiefste Tiefe, die du brauchst. Tiefer musst du nicht gehen. And today, this is as dangerous as it always has been. Und heute ist es noch genauso gefährlich wie eh und je. Be careful, please, my dear friend. Sei vorsichtig, bitte, mein lieber Freund. It doesn't matter how many Bible verses people quote to you. Es ist egal, wie viele Bibelverse dir jemand zitiert. It doesn't matter how clever they describe all of the Christian arguments. Es ist egal, wie schlau sie all die christlichen Argumente darlegen. It doesn't matter how many angels appear to them and how many prophetic encounters they've had. Es ist egal, wie viele Engel ihnen erschienen sind und wie viele prophetische Erlebnisse sie hatten. It doesn't matter. Das ist egal. Always be aware that nobody leads you away from Christ's fullness. Mach dir immer bewusst, dass niemand dich von der Fülle Christi wegführen darf. It's not Jesus and, it's Jesus and nothing else. Es ist nicht Jesus und, es ist Jesus und sonst nichts. Jesus and nothing else. Jesus und sonst nichts. That was Paul's huge concern. Das war Paulus großes Bedenken. And I'm sure he felt the heart of God. Und ich bin sicher, er spürte das Herz Gottes. So I have dedicated myself until the end of my life on earth. Ich habe mich also bis zum Ende meines Lebens auf Erden dem geweiht. To point at Jesus all the time. Die ganze Zeit auf Jesus hinzuzeigen. I understand that there are people who don't want to follow that way. Ich verstehe, dass es Leute gibt, die diesen Weg nicht folgen wollen. And I understand that people get very impacted by what I teach, so they point at me. Und ich verstehe, dass Leute sehr bewegt sind von dem, was ich lehre und daher auf mich zeigen. But that's not my fault. Aber das ist nicht meine Schuld. The only thing I can do is beware, beware, beware. Don't let anybody lead you away from Christ. Das Einzige, was ich tun kann, ist, hüte dich, hüte dich, hüte dich, dass niemand dich von Christus ablenkt. And you should do the same thing. Und du solltest das Gleiche tun. I have a conviction that God is going to use hundreds of thousands of very ordinary Christians in the last great harvest. Ich bin der Überzeugung, dass Gott in der letzten großen Ernte hunderttausende normale Christen gebrauchen wird. When you are used, my friend. Wenn du gebraucht wirst, mein Freund. Draw people to Jesus, never draw them to yourself. Dann ziehe Menschen hin zu Jesus und niemals hin zu dir selbst. I see you tomorrow. Bis morgen.